Mensch ist hier? Sein Schimmel steht im Stall. Sie täuschen sich ganz gewiss, Doña Elvira. Was soll ein Mensch in dieser Finsternis? Don Juan? Don Juan? Palmen im Wind. Ich kenne das, Doña Elvira. Ich höre das jede Nacht. Und jedes Mal, wenn ich ans Fenster trete, nichts als Palmen im Wind. Er ist gekommen, das weiß ich. Sein Schimmel steht im Stall. Geduld! Sie haben leicht reden, Vater Diego. Und wenn der Lümmel überhaupt nicht kommt, er hat kein Herz. Ich sag's, genau wie seine Mutter, kalt wie Stein. Mit 20 Jahren, ich mach mir nichts aus Frauen. Und was das Schlimme ist, Pater Diego, er lügt nicht, er sagt, was er denkt. Seine Geliebte sagt er mir ins Gesicht, seine Geliebte sei die Geometrie. Sie sagen es ja selbst, sein Name kommt in keiner Beichte vor. Und so etwas ist mein Sohn, mein einziger, mein Stammhalter. Mit 20 Jahren noch nie bei einem Weib gewesen, Pater Diego. Können Sie sich das vorstellen? Ja, Sie müssen Geduld haben. Sie kennen die Celestina. Spaniens berühmte Kupplerin, sie, die sogar Bischöfe zu ihren Kunden macht. Aber nicht meinen Sohn, nicht meinen Sohn. Und wenn er schon einmal im Bordell sitzt, so spielt er Schach. Habe ich selbst gesehen, Schach! Seien Sie doch leise, Don Tenorio. Der Junge bringt mich noch um. Pater Diego, Sie werden sehen, mit einem Herzschlag. Ist er schon gekommen? Noch ist nicht Mitternacht. Don Gonzalo, komm du von Sevilla. Denken Sie nicht schlecht von meinem einzigen Sohn. Don Juan wird ein rührender Schwiegersohn sein. Ich kann es einfach nicht glauben, dass er das Datum seiner Hochzeit vergessen hat. Ich kann's nicht glauben. Ich denke nicht schlecht von Ihrem Sohn. Er hat sich trefflich geschlagen. Ist das wahr? Na, ich schmeichle Ihnen nicht, weil Sie zufällig sein Vater sind. Ich melde nur, was die vaterländische Historie nie bestreiten wird. Er war der Held von Cordoba. Ich hätte ihm das nicht zugetraut. Auch ich, Vater Tenorio, habe es Ihnen nicht zugetraut. Offen gesprochen, meine Spitzel gaben ein bedenkliches Bild von dem jungen Herrn. Er mache Witze, hieß es. Sogar über mich. Junge, Junge. Ich rief ihn in mein Zelt. Wozu, fragte ich unter vier Augen, wozu führen wir diesen Kreuzzug? Und als er bloß lächelte, forschte ich weiter. Warum hassen wir die Heiden? Und was antwortete er? Er hasse die Heiden nicht. Junge, Junge. Im Gegenteil, sagte er, wir könnten viel von den Heiden lernen. Und wie ich ihn das nächste Mal traf, lag er unter einer Korkeiche und las ein Buch. Ein arabisches. Geometrie. Ich weiß, es holt der Teufel die Geometrie. Wozu er das lese, fragte ich. Und was antwortete er? Er lächelte bloß. Junge, Junge. Ich leugne nicht, Vater Tenorio, dass mich sein Lächeln oft ergrimmte. Und es war ein ungeheuerlicher Befehl, als ich ihren jungen Sohn nach Cordoba schickte, um die feindliche Festung zu messen. Ich glaubte nicht, dass er es wagen würde. Ich wollte nur sehen, wie ihm sein Lächeln einmal vergeht. Und dass er mich ernst nimmt. Ja, am anderen Morgen, als er in mein Zelt trat, unverwundet vom Scheitel bis zur Sohle, einen Zettel in der Hand. Ich traute meinen Augen nicht. Als er mir die Länge der feindlichen Festung meldete, schwarz auf weiß, 942 und einen halben Fuß. Wie hat er das gemacht? Don Juan Tenorio, so sprach ich. Und umarmte ihn vor allen Offizieren. Ich habe dich verkannt, aber von dieser Stunde an nenne ich dich meinen Sohn, Bräutigam meiner Anna, Ritter des Spanischen Kreuzes, Held von Cordoba. Wie hat er das gemacht? Das fragte ich ihn auch. Und was antwortete er? Er lächelte bloß. Schon. Wir warten auf den Bräutigam. Der Bräutigam ist da. Sein Schimmel steht im Stall. Mein Sohn. Ihr Sohn, Vater Tenorio, ist der zierlichste Reiter, der sich je von einem Schimmel geschwungen hat. Hopp. Wo ist Doña Anna? Ich bin die Mutter der Braut. Aber ich komme ihr bräutlicher vor als mein Kind. Wir sind die Letzten ohne Larven. Hoffentlich hält er nicht mich für seine Mord. Auch du, mein Gemahl, musst deine Larve nehmen. Brauch ist Brauch. Sei nicht so auf deine Würde bedacht. Oh, im Geistlichen bekommen natürlich keine. Das fehlte noch. Habt ihr nicht Mummenschanz das ganze Jahr? Und wenn ich etwas bitten darf, es werden keine Namen mehr genannt. Sonst hat die ganze Maskerade keinen Sinn. Und ach, du Spist, lass mich deine Hände sehen. Das muss ein Irrtum sein. Kein Mann hat Hände so wie du. Man hört uns. Gehen wir. Ein Wort, Vater Diego. Ja, wer ist denn diese schamlose Frau? Die Stimme kenne ich doch, wenn das nicht Miranda ist. Sie müssen mit ihr sprechen. Was, mit Miranda, der Dirne hier im Schloss? Oh. Donja Anna. Ach so. Das arme Kind ist ganz verwirrt. Sie will sich verstecken. Angst vor dem Mann. Sie zittert an allen Gliedern, wie glücklich ihr seid. Sie weiß, dass er gekommen ist. Der zierlichste Reiter, der sich jemals von einem Schimmel geschwungen hat. Oh. Diego. Ach, weiter. Wieso dieser finstere Blick? Wenn unsere spanische Kirche nicht so verbot wäre in die Idee der Wohlfahrt, die bald ein Zehntel aller einlaufenden Almosen verschlingt, dann könnte uns einer auch bald von einem Schimmel herunterspringen, anstatt von einem Maulesel zu rutschen. Diego. Ach, weiter. Ich habe nie geschworen, dass ich meine Untreue halte, Pater Diego. Du vergisst, dass ich verheiratet bin, mein Lieber. Und wenn ich mich je, was der Himmel verhüte, in einen Jüngling verliebe, so betrüge ich damit einzig und allein meinen Gemahl, nicht dich. Elvira. Das ein für alle Mal, mein Freund. Mm. Gehen wir zu Donja Anna. Pater Diego, Sie sind beruflich hier. Irrtum. Wie kannst du so reden? Du meinst, ich kenne deinen Kuss nicht? Ich habe dich gefunden und erkannt. Warum gibst du es nicht zu? Du meinst, mit einer Larve kannst du mich täuschen. Muss ich erst meinen Schleier lösen, damit du mich erkennst? Man wird mich auf die Gasse werfen, wenn ich ohne Schleier bin. Miranda! Die Hure, ja. Wie kannst du es wagen? Ich liebe dich. Ich habe es gewagt, ja. Ich habe dich gefunden unter Hunderten. Ich liebe dich. Warum erschrickst du? Sie haben mich umarmt, aber es ist wie Wasser gewesen, das durch ein Sieb geht. Bis du mich gehalten hast mit deinen Händen. Du hast keine Ahnung von Frauen, hast du gesagt, und ich habe gelacht. Das hat dich verletzt, ich weiß. Und dann haben wir Schach gespielt. Schach? Da habe ich deine Hände entdeckt. Ich spiele nicht Schach. Ich habe gelacht, weil du mehr ahnst als alle Männer von Sevilla zusammen. Ich sah dich vertieft in deinen Schach. Der erste Mann, der den Mut hatte zu tun, wonach ihm wirklich gelüstet. Sogar in einem Freudenhaus. Ich heiße Don Rodrigo. Ausgerechnet. Was lachst du? Rodrigo. Ach, du willst mich wohl verhöhnen, weil auch der mich umarmt hat. Rodrigo. Ich kenne ihn und all die anderen, die sich nur durch Namen unterscheiden. Mich wundert oft, dass sie sich nicht selber verwechseln. Du kannst nicht wissen, wie anders du bist. Darum muss ich es dir sagen. Und wenn ich trotzdem Don Rodrigo bin? Wenn ich es schwöre, bei allem, was mir heilig ist? Dann lache ich über alles, was einem Rodrigo heilig ist. Und halte deine Hände. Ich habe sie erkannt. Es sind die Hände, die mich zu mir selber tragen. Hände, wie nur einer sie hat, und der bist du. Don Juan. Don Juan? Dort kannst du ihn sehen. Juan, wo kommst du plötzlich her? Alle fragen nach dem Bräutigam. Warum gehst du nicht hinein? Rodrigo. Wenn du mein Freund bist, ich bitte dich um einen Dienst. Nicht der Rede wert, für dich ist eine Kleinigkeit, für mich hängt alles dran. Plötzlich hängt's an einem dummen Schimmel. Entscheidung über unser ganzes Leben, es ist entsetzlich. Willst du mir helfen, Rodrigo? Ich verstehe kein Wort. Hol mir den Schimmel aus dem Stall. Wozu? Ich muss fort. Fort? Noch bin ich frei. Rodrigo. Ich habe Angst. Du, der Held von Cordova? Ach, lass diesen Unsinn. Ganz Sevilla spricht von deinem Ruhm. Ja, ich weiß, Sie glauben es im Ernst. Ich hätte mich nach Cordova geschlichen, um die Festung auszumessen. Ich setze mein Leben aufs Spiel für Ihren Kreuzzug. Hast du das nicht getan? Aber wofür hältst du mich? Ich verstehe nicht. Geometrie für Anfänger. Aber nicht einmal, wenn ich es Ihnen in den Sand zeichne, verstehen es die Herren. Drum reden Sie von Wunder und Gott im Himmel, wenn unsere Mörser endlich treffen und werden bös, wenn ich lächle. Rodrigo. Wovor hast du Angst? Ich kann sie nicht sehen. Feen? Ich habe keine Ahnung mehr, wie sie aussieht. Doña Anna? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin geritten den ganzen Tag. Ich hatte Sehnsucht nach ihr. Ich ritt immer langsamer. Schon vor Stunden hätte ich hier sein können. Als ich die Mauern von Sevilla sah, hockte ich an einer Zisterne, bis es dunkel wurde. Rodrigo, woher weißt du es, wen du liebst? Mein lieber Juan. Antworte! Ich begreife dich nicht. Ich begreife mich selbst nicht. Du hast recht. Es ist seltsam. Ich glaube, ich liebe. Was war das? Ja, ich liebe. Aber wen? Doña Anna, deine Braut. Ich kann sie mir nicht vorstellen. War sie dabei? Die Braut trägt keine Laufe. Du bist von deinem Glück verwirrt, das ist alles, Juan. Lass uns hineingehen, es ist Mitternacht vorbei. Ich kann nicht. Wo in aller Welt willst du denn hin? Fort. Zu deiner Geometrie? Wo ich weiß, was ich weiß, ja. Hier bin ich verloren. Ich weiß es seit einer Stunde und kann nichts dagegen tun. Als ich ums nächtliche Schloss ritt, sah ich im Fenster ein junges Weib. Ich hätte sie lieben können. Die erste Beste. Jede, genauso gut wie meine Anna. Vielleicht war sie es? Vielleicht, vielleicht. Und darauf soll ich schwören, meinst du? Wie ein Blinder und jede kann kommen und sagen, sie sei's? Oh, ich fühle es so klar. Jetzt und hier. In dieser Nacht wird sich entscheiden, was fortan unaufhaltsam wird. Psst. Du wirst mich nicht verraten, Rodrigo. Du hast mich nicht gesehen. Wohin? So, mein Kind, hier sind wir allein. Nein. Wieso nicht? Mein Mann. Oh, Gott segne Doña Anna, die Braut. Vielleicht war es. Der Bräutigam trägt keine Larve. Nicht so bang. Mein Kind. Das ist der Pfau. Kein Grund, dass du erschrickst. Der schreit hier seit 7 Wochen mit seiner heiseren Stimme und schlägt sein buntes Rad immer zu, damit die Doña Pfau ihn erhöre. Aber ihr, so scheint es, ist so bang wie dir. Warum zitterst du? Ich liebe ihn ja. Gewiss. Und dennoch willst du dich vor ihm verstecken? Vor dem zierlichsten Reiter, der sich je von einem Schimmel geschwungen hat, hopp? Frag nur deine Mama. Sie schwört, dass es doch niemals eine solche Gestalt gegeben habe. Und wenn ich auch an dem Gedächtnis deiner Mama zweifeln und als Pate daran erinnern muss, dass eine schlanke Gestalt noch nicht alles ist, oh nein. Es gibt innere Werte, die ein Weib oft übersieht. Vorzüge der Seele, die mehr wiegen als ein Doppelkinn. Ja. Ja, was wollte ich denn sagen? Oh ja, es ist gar kein Zweifel, dass es ein schlanker Jüngling sein wird, der stolz wie ein Pfau jeden Augenblick vor dir erscheinen soll. Bleib. Wohin denn? Ich werde in Ohnmacht fallen. Da wird er dich in seinen Armen halten, bis du wieder aufwachst und alles wird gut. Wo ist er? Im Schloss, denke ich. Er sucht die Braut, so wie es Brauch ist. Die Heiden nannten das die wilde Nacht. Ein wüster Brauch, sagt der Chronist. Denn jedes paarte sich mit jedem, wie es sie gerade gelüstete. Und niemand wusste in dieser Nacht, wer wen umarmte. Denn alle trugen ja die gleichen Larven und waren, so vermutet der Chronist, splitternackt. Männlein und Weiblein, splitternackt. So war es bei den Heiden. Es kommt jemand. Wo? Es tönte so. Palmen im Wind. Ich bitte um Verzeihung. So war es bei den Heiden. Jedes paarte sich mit jedem. Es ist lange her. Die Christen nannten es die Nacht des Erkennens. Und alles bekam einen frommen Sinn. Denn Braut und Bräutigam waren fortan die einzigen, die sich in dieser Nacht umarmen durften, gesetzt, dass sie einander erkannten aus all den Larven heraus. Kraft ihrer wahren Liebe. Sein schöner Sinn. Sein würdiger Sinn. Nicht wahr? Ja. Ja, nun hat er sich leider nicht bewährt, sagt der Chronist. Solange Braut und Bräutigam die gleiche Larve trugen wie alle anderen. Es gab, sagt der Chronist, zu viel Verwechslungen. Warum hörst du mir denn nicht zu? Da kommt jemand. Pater Diego. Was ist geschehen? Kommen Sie, aber geschwind kommen Sie. Natürlich ist sie eine Dirne. Miranda heißt sie. Jeder Mann kennt ihren Namen. Natürlich gehört sie auf die Straße. Wo ist denn Doña Anna? Anna? Anna! Und wahrscheinlich ist sie schon drin. Gehört für eine Dirne. Hier ist dein Bündel. Und das ist Dina. Du triefst ja von Seelen. Wo soll ich denn hin? Verliebt. Und du wagst dich unter meine Augen. Verliebt in einen einzelnen Herrn. Nimm dein Bündel und damit basta. Habe ich euch nicht immer und immer gewarnt, lasst eure Seele aus dem Spiel. Ich kenne das Schlamassel der wahren Liebe. Wozu meinst du, würde ich sonst ein Bordell führen? Einmal und nie wieder, das habe ich mir geschworen. Bin ich nicht wie eine Mutter zu euch? Ja. Ein Geschöpf wie du, Herrgott, schön und verkäuflich. Plötzlich wimmerst du wie ein Tier und schwätzest wie ein Fräulein. Seine Hände, seine Stirn, seine Nase. Na, was hat er noch, dein Einziger? Nun sag schon. Seine Zehen, seine Ohrläppchen, seine Waden. Nun sag schon, was hat er anderes als alle anderen? Ach, aber ich hab's ja kommen sehen schon seit Wochen. Diese Innerlichkeit. Und Celestina, er ist nicht wie alle. Hinaus. Oh, Celestina! Hinaus sage ich zum letzten Mal. Ich hole keinen Kitsch auf meiner Schwelle. Verliebt in eine Persönlichkeit, das hat mir noch gefehlt. Und das wagst du mir mitten ins Gesicht zu sagen? Du liebst eine Persönlichkeit? Ja. Gott steh mir bei. Oh, ja. So dankst du mir für deine Erziehung. Oh, Celestina! Oh, Celestina! Meinst du, du kannst dich lustig machen über mich mitten in der Nacht? Meinst du, kannst du mich belügen wie ein Mann? Gott steh dir bei. Ja, du hast es nötig. Ja. Denn ich steh dir nicht bei. Nein. Wozu denn meinst du, kommen die Herren zu uns? Damit du dich verliebst? Damit du sie unterscheidest? Ich sag's euch Tag für Tag. Mädchen gibt's auch draußen. Frauen von jeglichem Alter, von jeglicher Bereitschaft. Verheiratete, Unverheiratete, was einer nur will. Also, wozu kommen sie hierher? Ich werde es dir sagen, mein Schätzchen. Hier, mein Schätzchen, erholt sich der Mann von seinen falschen Gefühlen. Das nämlich ist es, wofür sie zahlen mit Silber und mit Gold. Was hat Don Octavio gesagt, der weise Richter, als sie mein Haus haben schließen wollen? Lasst mir die brave Hurenmutter in Ruhe, hat er gesagt. Und zwar öffentlich. Solange wir eine Belletristik haben, die so viel falsche Gefühle in die Welt setzt, kommen wir nicht umhin. nicht um Hunderte gesagt. Das heißt, ich bin staatlich geschützt. Meinst du, ich wäre staatlich geschützt, wenn ich etwas Ungehöriges zuließe? Ich verkaufe hier keine Innerlichkeit, verstanden? Das haben unsere Kunden auch zu Hause. Also nimm dein Bündel und verschwinde. Was soll ich denn tun? Heirate. Und Celestina. Ja, heirate. Du hast es verdient. Du hättest eine großartige Dirne sein können, die beste zur Zeit. Gefragt und verwöhnt. Aber nein, lieben musst du, bitte. Eine Dame willst du sein, bitte. Du wirst noch an uns denken, Schätzchen, wenn es zu spät ist. Ich hab dir gesagt, was ich denke. Heul nicht auf meiner Schwelle herum. Wir sind ein Freudenhaus. Ich liebe. Lasst es genug sein. Ich stecke den Schleierlein. Ich bin die Brautführerin. Wieso ist dein Haar so feucht? Das lässt sich kaum kämmen, so feucht. Sogar Erde ist drin. Wo bist du gewesen? Und Gras? Anna! Du musst erwachen, meine Liebe. Deine Hochzeit ist da. Sie läuten schon die Glocken, hörst du nicht? Und die Leute, sagt Roderigo, stehen schon auf allen Balkonen. Es wird eine Hochzeit geben, wie Sevilla noch keine erlebt hat, meint er. Ja. Und du sagst ja, als gehe dich alles nichts an. Ja. Schon wieder Gras. Möchte bloß wissen, wo du gewesen bist in deinem Traum. Anna! Ich habe ihn gesehen. Wen? Das Schlüsselloch. Und du fragst wen? Wie ein gefangener Tiger geht er hin und her. Einmal blieb er plötzlich stehen, zog seine Klinge und betrachtete sie wie vor einem Duell. Wo bleibt der Schleier? Ich sehe euch schon. Und wie sie dann deinen Schleier heben, der schwarz ist wie die Nacht. Und der Pater wird fragen, Don Juan, erkennest du sie? Doña Anna, erkennest du ihn? Und wenn wir uns nicht erkennen? Anna! Gib mir den Schleier. Erst schau dich im Spiegel. Nein. Ist schön. Ich bin glücklich. Siehst du unsere Schatten an der Mauer? Hat er gesagt. Das sind wir. Ein Mann, ein Weib. Es war kein Traum. Und wir haben gelacht. Er nahm mich und fragte keinen Namen. Er küsste meinen Mund und küsste, damit auch ich nicht fragte, wer er sei. Er und kein anderer wird mein Bräutigam sein, Ines. Gib mir den Schleier. Die Stunde ist da. Ich bin kein Mann der blühenden Rede, darum fasse ich mich kurz. Was ein Vater an diesem Tag empfinden muss, lass es dir sagen, mein Kind, durch diesen Kuss. Wo bleibt der Schleier? Sogleich. Macht euch bereit, macht euch bereit. Wir sind allein. Worum handelt es sich? Reden Sie ganz offen. Wir werden uns doch verstehen, ein Ehemann und ein Mönch. Nun? Wie gesagt, wir ritten also in die Burg von Cordoba, wo mich Muhammed empfing, der Heidenfürst, weinend über seine Niederlage. Und die Höflinge ringsum weinten ebenfalls. Dies alles, sagte er, gehört euch, Helter Christen, nehmt es und genießt es. Ich staunte über so viel Pracht. Paläste gibt es da, wie ich sie im Traum noch nie gesehen habe. Säle mit glimmernden Kuppeln darüber und Gärten voll Wasserkunst und Duft der Blumen. Und Muhammed selbst, neuerdings weinend, gab mir den Schlüssel zu seiner Bibliothek, die ich sofort verbrennen ließ. Hm. Und hier, sagte Muhammed, indem er neuerdings weinte, hier ist mein Harem. Die Mädchen weinten ebenfalls. Es duftete seltsam nach Gewürzen. Ja. Dies alles, sagte er, gehört euch, Helter Christen. Nehmt es und genießt es. Es duftete seltsam nach Gewürzen. Ja, das haben Sie schon gesagt. Nehmt es und genießt es, sagte er. Wie viele waren es denn? Was, Mädchen? Mhm. Ungefähr. 7 oder 9. Weiter. Pater Diego, ich möchte nicht einer heiligen Trauung beiwohnen, ohne vorher gebeichtet zu haben. Das verstehe ich. Nämlich, es handelt sich um meine Ehe. Sie erschrecken mich, Don Gonzalo. 17 Jahre habe ich die Treue gewahrt. Ja, das ist ja berühmt. Ich sage immer, Ihre Ehe ist die einzig wirklich wahre und glückliche und vollkommene Ehe, die wir den Heiden da drüben zeigen können, die natürlich mit ihrem Harem haben es sehr leicht, Witze zu machen über unsere Skandale hier in Sevilla. Aber ich sage, solange Spanien einen solchen Mann wie Sie, Comtur, hat, Vorbild der spanischen Ehe, sprechen Sie weiter. Das alles gehört euch, sagte er. Nehmt es und genießt es. Tja. Es duftete seltsam. Nach Gewürzen. Weiter. Die Mädchen sprechen bloß Arabisch, sonst wäre es ja nie so weit gekommen. Als sie mich entkleideten, wie sollte ich ihnen erklären, dass ich verheiratet bin und was das bedeutet für unserein? Die Mädchen entkleideten sie? Mohammed hat sie so gelehrt. Weiter. Pater Diego, ich habe eine Sünde begangen. Ich höre. Eine Sünde im Geist. Ja, wieso im Geist? Ich habe die Treue verflucht. Und dann? Verflucht die 17 Jahre der Ehe. Aber was haben Sie getan? Getan? Zittern Sie nicht, reden Sie ganz offen. Der Himmel weiß es ohnehin. Getan? Wir alle sind Sünder. Und getan habe ich nichts. Warum nicht? Mein Gemahl? Man ist bereit. Mit Weihrauch und Posaunen, wie vor 17 Jahren. Man möchte noch einmal jung sein. Aber wo ist der Bräutigam? Ich finde ihn herrlich. Ich fragte, wo er ist. Don Juan, mein Freund, bittet um Nachsicht, dass er gestern Nacht das große Fest versäumte. Müde wie er war von seinem langen Ritt, so sagt er, habe er ein Weilchen ruhen wollen, bevor er sich den Schwiegereltern zeigte und der Braut. Und so sagt er, sei es gekommen, dass er die Nacht im Park verschlief, bis ihn die Hähne weckten. Er getraut sich nicht, zu seiner Hochzeit zu erscheinen, wenn ich ihm nicht versichern kann, dass ihm sein Schlaf im Park verziehen ist. Ich wüsste nichts, was ich ihm nicht verzeihen möchte. Ich habe ihn in der Loggia überrascht. Warum er seine Fingernägel beiße, fragte ich ihn. Und er starrte mich bloß an. Doña Anna, fragte er verwirrt, als wäre ich seine Braut. Als könne er sich nicht besinnen, wie sie aussieht. Er grüßte nicht einmal, als ich meinen Rock raffte und ging, sondern starrte mir bloß nach. So benommen ist er. So ganz und gar in sich gekehrt. Das will ich hoffen. Wie vor einer Hinrichtung. Mein Sohn. Mein Sohn. Mein Papa. Die Sitte will es, dass ich ein paar Worte sage. Obschon mir fast das Herz bricht, Gott weiß es. Denn zum ersten Mal sehe ich dich als Bräutigam. Zum ersten Mal, meine verehrten Freunde verstehen schon, was ich sagen möchte, zum ersten und hoffentlich, mein Sohn, zum letzten Mal. Wir verstehen. Die Sitte will es... Geb's Gott. Geb's Gott. Wie süß er kniet. Was sagen Sie? Wie süß er kniet. mein Sohn. Mein Schwiegervater. Auch ich bin kein Mann der blühenden Rede, darum fasse ich mich kurz. Die Stunde ist da. Mehr wird ihm nicht einfallen, Pater Diego. Lassen Sie die Posaunen blasen. Ich kenne ihn, mehr wird ihm nicht einfallen. Die Stunde ist da. Geb's Gott. Nein. Nein, geb's Gott. Wer darf Gast sein in deinem Zelt? Wer darf weilen auf deinem heiligen Berge, der wandelt, unsträflich und Gerechtigkeit übt und die Wahrheit sagt und sein Wort hält? Wer das tut, kann nicht wanken. Amen. Doña Ana, Tochter des Don Gonzalo aus Voloa, Komtur von Sevilla. Und du, Don Juan, Sohn des Tenorio, Bankier aus Sevilla. Ihr beide, gekleidet als Braut und Bräutigam, wie ihr gekommen seid, aus freiem Entschluss eures Herzens, antwortet mir jetzt mit voller Stimme auf die Frage, so ich euch stelle, im Angesicht des Himmels und der Menschen, erkennet ihr euch beide von Angesicht zu Angesicht? Doña Ana, erkennst du ihn? Antworte. Ja. Und du, Don Juan, erkennst du sie? Don Juan, erkennst du sie? Ja. Allerdings, oh ja. Dann antwortet mir jetzt auf die zweite Frage. Wie erschüttert er ist. Doña Ana und Don Juan, die euch beide erkannt habt, seid ihr beide bereit und willens, euch die Hände zu reichen zum ewigen Bund der Ehe, die euch beschütze, auf das Satan, der gefallene Engel, nicht diese himmlische Liebe verwandle in irdische Pein. Seid ihr bereit und willens zu beschwören, dass niemals eine andere Liebe in euch sein soll, denn diese, solange ihr lebet auf Erden und die wir jetzt weihen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, frage dich, Doña Ana. Ja. Frage dich, Don Juan. Nein. Dann lasset uns beten. In nomine Patri et Filii. Nein. Ich habe gesagt, nein. Ich bitte Sie, Freunde, warum erheben Sie sich denn nicht? Was sagt er? Junge, Junge. Nein, sagt er. Ich kann nicht. Unmöglich. Warum erhebt ihr euch denn nicht? Was soll denn das heißen? Ich sagte es ja, ich kann nicht. Ich kann das nicht schwören. Unmöglich. Wir haben einander umarmt in dieser Nacht. Natürlich erkenne ich sie. Umarmt, sagt er? Umarmt? Ja, ich wollte davon nicht sprechen. Es ist aber die Wahrheit. Fort, Buben, mit dem Weihrauch. Psst! Wir trafen einander im Park, zufällig, gestern in der Finsternis. Und da wir uns nicht kannten, war es ganz einfach. Und da wir uns liebten, haben wir auch einen Plan gemacht, jetzt kann ich es ja verraten. Heute Nacht beim Teich wollten wir uns wiedersehen. Und ich wollte das Mädchen entführen. Entführen? Ja. Meine Tochter! Ja, ich hatte keine Ahnung, Don Gonzalo, dass sie es ist. Hast du das verstanden, Elvia? Besser als du. Wäre ich nicht so sonderbar müde gewesen, sodass ich bis zum Morgengrauen schlief, Ehrenwort, ich hätte euch diese ganze große Veranstaltung erspart. Ich hörte die Posaunen, ich wusste keinen anderen Rat, ich dachte, ich werde einen Meineid schwören. Ich nehme eure ganze Hochzeit als Spiel, so dachte ich. Und dann in der Nacht, wenn es abermals dunkel ist, ja, Gott weiß es. Darauf war ich nicht gefasst. Worauf? Dass du es bist. Junge, Junge. Nur wegen Weihrauch und Posaunen, Papa, kann ich nicht schwören, was ich nicht glaube. Ich weiß nicht, wen ich liebe. Das Beste wird sein, man lässt mich gehen. Je rascher, umso besser. Ich selber bin bestürzt. Verführer! Nur über meine Leiche. Nur über meine Leiche. Ja, wozu? Nur über meine Leiche. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Fechten Sie. Ich denke nicht daran. Sie kommen nicht aus diesem Hause, so wahr ich Don Gonzalo heiße. Nur über meine Leiche. Ich möchte aber nicht töten. Nur über meine Leiche! Ja, aber was ändert das? Ihr Gemahl Doña Elvira möchte mich unbedingt zu seinem Mörder machen. Gestatten Sie mir einen anderen Ausgang. Wenn das euer Ernst ist... Tod den Verführer! Tod! Tod den Verführer! Ich bin bereit. Ich fürchte mich nicht vor Männern. Halt! Vier gegen einen! Und kaum wissen wir, warum der Jüngling so verwirrt ist. Seid ihr von Sinnen? Ich bitte um Verstand, und zwar sofort. Was? Pater Diego, warum sagen Sie denn kein Wort? Ach, ich? Was soll der Pater schon sagen? Er beschrieb mich am allerbesten. Wieso hat er denn nicht geheiratet? Ich? Ja, zum Beispiel Doña Elvira. Mein Gott. Ach, er nennt es Gott, ich nenne es Geometrie. Jedermann hat etwas Höheres als das Weib, wenn er wieder nüchtern ist. Was soll das heißen? Ach nicht. Junge, Junge. Ja, ja, Papa, ich weiß, es bricht dir das Herz. Das sagst du schon seit 10 Jahren. Es würde mich nicht wundern, Papa, wenn du eines Tages stirbst. Na, fechten wir los. Oder fechten wir nicht. Lieber Juan. Ich bin Kavalier, Doña Elvira. Ich werde eine Dame nicht bloßstellen. Mein lieber Juan, antwort auf eine einzige Frage. Steckt eure Klingen ein, ich warte drauf. Du auch. Don Juan Tenorio, ich verstehe Sie. Sie wollten die Braut, die Sie betrogen, nicht heiraten. Sie wollten mit dem Mädchen fliehen, mit dem anderen. Sie wollten es entführen. Ja. Warum tun Sie es denn nicht? Warum? Sehen Sie denn nicht, wie das Mädchen Sie erwartet? Sie und keinen anderen? Wie es strahlt, dass Sie, der Bräutigam und der Entführer, ein und derselbe sind? Ich kann nicht. Warum? Warum? Warum? Hier gibt es kein Warum! Tod! Dem Schänder meines Kindes. Mein Gemahl, wir sind in einem Gespräch. Ich kann nicht. Wie soll ich wissen, wen ich liebe, nachdem ich weiß, was alles möglich ist? Auch für Sie. Meine Braut, die mich erwartet hat, mich und keinen anderen, selig mit dem ersten Besten, der zufällig ich selber war. Ja, ich sagte es gleich. Das Beste wird sein, man lässt mich gehen. Ich fühle, meine Höflichkeit lässt nach. Fechten Sie? Wenn Sie es nicht erwarten können, Ihr marmornes Denkmal, dann fangen Sie doch an. Sie werden mir unvergesslich bleiben, Held der Christen, wie Sie im Harem von Cordoba standen. Ich habe Sie gesehen. Nehmt und genießt. Die maurischen Mädchen haben alles versucht, um ihn zu versuchen, unseren Kreuzritter der Ehe. Aber vergeblich, ich schwör's. Ich habe ihn gesehen. So bleich, splitternackt. Seine Hände haben gezittert. Ja, der Geist war willig, aber das Fleisch war schwach. Fangen Sie doch an. Ich werde Sevilla verlassen. Juan! Leb wohl. Ich habe dich geliebt. Auch wenn ich nicht weiß, wen ich geliebt habe. Die Braut oder die andere. Ich habe euch beide verloren. Leb wohl. Vergiss nicht, Juan. Am Nacht ist. Heute. Juan! Juan! Don Gonzalo, lässt man den Frevler so fliehen? Der Himmel zerschmettere ihn. Was kann noch ein Pater sagen, der Himmel? Verfolgt ihn! Los! Und zingelt den Park! Los, los, ihr alle! Los! Lasst alle Hunde frei und zingelt den Park! Los, ihr alle, los! Es bricht mir das Herz, Doña Elvira, wenn ich sehe, wie mein Sohn sich benimmt. Ich finde ihn herrlich. Wie stehe ich da? Das, Vater Tenorio, ist es, was uns alle im Augenblick, glauben Sie mir, am mindesten beschäftigt. Mein eigenes Fleisch und Blut mit Hunden gehetzt. Und dabei glaube ich nicht einmal, dass er eure Tochter verführt hat. Einer, der sich so wenig aus den Frauen macht wie mein Sohn. Ich kenne ihn. Am Ende ist es nur ein Lug und Trug, damit er wieder zu seiner Geometrie kommt, herzlos wie er ist. Nicht einmal wundern würde es ihn, wenn ich eines Tages stürbe. Sie haben es gehört. Nicht einmal wundern. Auch Sie, Vater Tenorio. Ja. Los, los! Ich finde ihn herrlich. Niedermachen werde ich Sie, diese ganze Meute. Ich heirate nicht. Niedermachen werde ich Sie. Komm. Wohin? In meine Kammer. Junge, Junge. Wo ist der? Und schinkelt den Park los! Los! Nach dem anderen, Schätzchen, eins nach dem anderen. Du kommst schon noch zur rechten Zeit. So eine Hochzeit dauert lang mit allen Reden dazu. Oh, Celestina, es darf mich niemand erkennen. Sie würden mich peitschen lassen und an den Pranger stellen. Gott, steh mir bei. Oh, Celestina. Wenn du zitterst, kann ich nicht zumachen. Celestina, und du findest wirklich, ich sehe aus wie eine Braut? Zum Verwechseln. Ich sage dir, Männer sind das Blindeste, was der liebe Herrgott erschaffen hat. Ich bin Schneiderin gewesen und du kannst es mir glauben. Falsche Spitzen oder echte Spitzen, das sehen die wenigsten, bevor sie es zahlen müssen. Was ein Mann ist, der sieht immer nur das Wesentliche. Oh, Celestina, ich kann kaum atmen. Es spannt dich um den Busen, ich seh's. Du bist keine Jungfrau. Wir trennen einfach die Naht unterm Arm. Das ist eine Kleinigkeit. Das sieht er nicht oder erst, wenn es zu spät ist. Aber nicht zittern, Schätzchen, sonst steche ich dich. Was hast du denn drunter an? Drunter? Nichts. Das ist immer das Beste. In der Unterwäsche sind sie nämlich komisch, gerade die feineren Herren. Plötzlich entsetzt sie ein Rosa oder ein Lila und sie sind befremdet über deinen Geschmack. Wie wenn man über Romane redet. Plötzlich seufzt so ein Geck. Wir sind zwei Welten und blickt zum Fenster hinaus. Darum sage ich euch immer, redet nicht über Romane. Plötzlich hat man die Kluft. Und mit der Unterwäsche genauso. Es gibt Männer, die vor keiner Fahne fliehen, aber ein rosa Fätzchen auf den Teppich und weg sind sie. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Keine Unterwäsche ist besser, es bestürzt, aber es befremdet nicht. Oh, Celestina, ich weiß nicht, ob ich's wage. Hoffentlich ist es keine Versündigung, was ich vorhabe. Und unten, mein Schätzchen, machen wir ganz einfach einen Saum, damit er deine Fesseln sieht. Fesseln sind wichtig. Oh Gott. Warum seufzest du? Warum ist alles, was wir tun, nur Schein? Tja. Oh, Celestina, doch nicht so! Umarmen, meinst du, wird er dich. Weil er dich für Doña Ana hält, seine Braut. Küssen und umarmen. Na, ich werde ja lachen, mein Schätzchen, wenn du dein blaues Wunder erlebst. Doña Anna, wird er sagen, wenn er dich sieht. Und ein missliches Gewissen haben, das ist alles. Viel Ausreden, ein Schwall von Lügen und keine Zeit für Umarmung. Von Lust ganz zu schweigen. Du überschätzt die Ehemänner. Du kennst sie nur, wie sie bei uns sind. So, der Saum ist fertig. Danke. Wie fühlt sich die Braut? Schon wieder ein Kunde. Sie wünschen? Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Ich denke schon. Mein Name ist Lopez. Wie dem auch sei. Ich komme aus Toledo. Müd von der Reise, ich verstehe, Sie wünschen ein Lager. Don Baltasar Lopez. Wir verlangen hier keine Personalien. Hier genügt's, mein Herr, wenn Sie im Voraus bezahlen. Sie sind richtig, treten Sie ein. Dieses Mädchen hat Ausgang. Steh mir bei. Mehr will ich nicht. Einmal erkannt sein als Braut. Und wär's auch nur zum Schein. Einmal soll er zu meinen Füßen knien und schwören, dass es dieses Gesicht ist, Doña Anna. Nur dieses Gesicht, das er liebt. Mein Gesicht. Juan, ich bin's, Rodrigo. Dein Freund seit je. Was ist los, Rodrigo, Freund seit je? Dass du mir nicht einmal guten Morgen sagst. Hörst du's nicht? Bebell, ich habe es die ganze Nacht gehört. Einmal von Ferne, einmal von Näher, von Kammer zu Kammer. Sie haben eine Ausdauer, die mich rührt. Ich suche dich die ganze Nacht, um dich zu warnen. Was machst du hier mitten auf der Treppe? Ich frühstücke. Juan. Hör zu. Bist du bei deiner Braut gewesen? Nein. Das ist ein Fehler, Don Rodrigo, Freund seit je, ein kühner Fehler. Du solltest ein Mädchen nie allein lassen. Plötzlich springt ein Unbekannter in ihre Kammer und sie entdeckt, dass auch du nicht der einzige Mann bist. Was willst du damit sagen? Die Wahrheit. Du hast eine süße Braut. Juan, du hinkst ja. Wie der Satan persönlich, ich weiß. Das kommt davon, wenn man aus dem Fenster springt. Das ist der einzige Ausweg zu dir selbst. Juan, ich muss dich warnen. Ich muss dich ebenfalls warnen. Ich spreche im Ernst, mein Freund. Etwas Schreckliches wird geschehen, wenn du nicht vernünftig bist. Ich bin die ganze Nacht durch den Park geschlichen, Juan. Ich habe gezittert für dich. Ich habe meinen Augen nicht getraut, wie ich sie plötzlich vor mir sehe, da draußen am Teich. Wie ein Gespenst des Todes. Wen? Deine Braut. Anna? Sie wartet auf dich, Juan, die ganze Nacht. Sie ist von Sinnen, scheint es. Stundenlang sitzt sie reglos wie eine Statue. Stundenlang. Dann flattert sie wieder am Ufer entlang. Ich habe sie gesprochen. Er ist draußen auf der kleinen Insel, sagt sie. Und es ist dem Mädchen nicht auszureden. Kaum ist man weg, ruft sie deinen Namen. Immer wieder. Du musst mit ihr sprechen. Ich wüsste nicht, was ich mit ihr sprechen sollte. Ich bin jetzt nicht in der Verfassung, Gefühle zu haben. Und dass ich sie verlassen habe, das weiß sie. Das Einzige, was ich jetzt habe, ist Hunger. Halt, wer da? Halt, wer da? Ach, der kann kaum noch auf den Beinen stehen. Sag ihm doch, er soll es aufgeben. Wer da? Er sucht einfach seinen Tod und sein Denkmal. Du wirst sehen, vorher ist er nicht zufrieden. Halt! Wer da? Der Himmel zerschmettere den Frevler. Ihr habt ihn! Wir sind am Ende, Onkel Gonzalo. Zerfetzt haben sie uns, die verfluchten Hunde. Du hast sie gepeitscht, Idiot! Idiot, wenn sie mich anfallen. Oh, sind die Hunde? Ich habe sie nicht geschlachtet, Onkel. Geschlachtet? Wir mussten. Geschlachtet, sagt ihr? Wir mussten! Sie oder wir? Meine Hunde. Wir können nicht mehr, Onkel Gonzalo. Der Himmel sorge selbst für seine Rache. Wir sind am Ende. Meine Hund. Wir müssen ihn verbinden. Ich werde nicht rasten, noch ruhen, bis auch die Hunde gerecht sind. Sagt meiner Gemahlin, wenn sie erwacht, ich werde nicht rasten. Noch ruhen. Nur über meine Leiche. Hast du es gehört? Der Himmel zerschmettere den Frevler. Ein rührendes Losungswort. Ich bedauere jeden Hund, der sich dafür schlachten lässt. Lass uns nicht spotten, Freund. Freund? Ich spotte nicht über den Himmel. Ich finde ihn schön. Besonders um diese Stunde. Man sieht ihn selten um diese Stunde. Denk jetzt an deine Braut. An welche? Die draußen um den Teich irrt und deinen Namen ruft. Juan, du hast sie geliebt, ich weiß es. Ja, ich weiß es auch. Das war ein unvergessliches Rapun. Ja, ich habe sie geliebt, ich erinnere mich. Im Frühjahr, wie ich Doña Ana zum ersten Mal sah, hier bin ich auf die Knie gesunken, hier auf dieser Treppe. Stumm, wie vom Blitz getroffen. So sagt man doch. Ich werde das nie vergessen, wie sie Fuß vor Fuß auf diese Stufen sinken ließ. Und dann, da ich kniete, blieb sie stehen. Stumm auch sie. Ich sah ihren jungen Mund. Unter dem schwarzen Schleier sah ich den Glanz zweier Augen. Blau. Es war morgen wie jetzt, Rodrigo. Es war, als flösse die Sonne durch meine Adern. Ich hatte nicht den Atem, um sie anzusprechen. Etwas würgte mich im Halse. Ein Lachen, das nicht zu lachen war, weil es geweint hätte. Ja, das war die Liebe. Ich glaube, das war sie. Zum ersten und zum letzten Mal. Wieso zum letzten Mal? Es gibt keine Wiederkehr. Wenn sie jetzt noch einmal hier über diese Stufen kommen würde, weißt du, was ich für sie empfinden würde? Nichts. Bestenfalls nichts. Erinnerung, Asche. Ich will sie nie wiedersehen. Leb wohl. Wohin? Zur Geometrie. Das ist nicht dein Ernst. Der Einzige, der mir verblieben ist nach dieser Nacht. Ich bin ein Mann geworden, Rodrigo. Und nüchtern vor Glück, dass es vorbei ist wie ein dumpfes Gewitter. Ich reite jetzt in den Morgen hinaus. Die klare Luft wird mir schmecken. Und wenn ich an einen Bach komme, dann werde ich baden. Lachend vor Kälte. Und meine Hochzeit ist erledigt. Ich fühle mich frei wie noch nie, leer und wach und voll Bedürfnis nach männlicher Geometrie. Geometrie. Hast du es nie erlebt, das nüchterne Staunen vor einem Wissen, das stimmt? Zum Beispiel, was ein Kreis ist, die Lauterkeit eines geometrischen Ortes. Ich sehne mich nach dem Lauteren, nach dem Nüchternen. Nach dem Genauen, mir graust vor dem Sumpf unserer Stimmungen. Vor einem Kreis oder vor einem Dreieck habe ich mich noch nie geschämt, nie geekelt. Weißt du, was ein Dreieck ist? Du hast nur eine einzige Figur aus diesen drei Teilen, die du hast. Und die Hoffnung, das Scheinbare unabsehbarer Möglichkeiten, was unser Herz so oft verwirrt, zerfällt wie ein Wahn vor diesen drei Strichen, die du hast. Unentrinnbar, wie ein Schicksal. So und nicht anders, sagt die Geometrie. So und nicht irgendwie. Da hilft kein Schwindel und keine Stimmung. Es gibt nur eine einzige Figur, die sich mit diesem Namen deckt. Ist das nicht schön? Rodrigo, ich habe noch nichts Größeres erlebt als dieses Spiel, dem Mond und Sonne gehorchen. Was ist feierlicher als zwei Striche im Sand, zwei Parallelen. Schau an den fernsten Horizont und es ist nichts an Unendlichkeit. Schau auf das weite Meer, es ist die Weite nun ja, und schau in die Milchstraße empor, es ist Raum, das dir der Verstand verdampft, unausdenkbar. Aber es ist nicht das Unendliche, das sie allein dir zeigen. Zwei Striche im Sand, gelesen mit Geist. Ach, Rodrigo, ich bin voll Liebe, voll Ehrfurcht, nur darum spotte ich. Jenseits des Weihrauchs, dort, wo es klar wird und heiter und durchsichtig, beginnen die Offenbarungen. Dort gibt es keine Launen, wie in der menschlichen Liebe. Was heute gilt, das gilt auch morgen, und wenn ich nicht mehr atme, es gilt auch ohne mich, ohne euch. Nur der Nüchterne ahnt das Heilige. Alles andere ist Geflunker. Glaub mir, nicht wert, dass wir uns aufhalten darin. Leb wohl. Und das Mädchen am Teich? Ach, kein anderer wird sie trösten. Glaubst du das wirklich? Mann und Weib. Warum wollt ihr immer das glauben, was euch gefällt? Und im Grunde glaubt ihr doch nur, man könnte die Wahrheit ändern, indem man nicht darüber lacht. Rodrigo, mein Freund seit je, ich lache über dich. Du bist mein Freund, aber woher weißt du, dass es mich nicht einmal jucken könnte, diese Freundschaft aufs Spiel zu setzen? Ich ertrage keine Freunde, die meiner sicher sind. Woher denn weißt du, dass ich nicht von deiner Ines komme? Lass diesen Scherz. Woher weißt du, dass es ein Scherz ist? Ich kenne meine Ines. Ja, ich auch. Woher? Ich sage ja, ich komme von ihr. Das ist nicht wahr. Ich bin wissbegierig, mein Freund, von Natur. Ich fragte mich, ob ich dazu imstande bin. Ines ist deine Braut und du liebst sie und sie liebt dich. Ich fragte mich, ob auch sie dazu imstande ist. Und ob du es glauben wirst, wenn ich es dir sage. Juan. Glaubst du es? Oder glaubst du es nicht? Ich glaube es nicht. Du bist teuflisch. Ich liebe dich. Glaub es nie. Wenn es wahr wäre, Juan, ich würde mich umbringen auf der Stelle. Nicht dich, nicht sie, aber mich. Es wäre schade um dich. Sei nicht wissbegierig, mein Freund, wie ich. Wenn wir die Lüge einmal verlassen und diese Welt nicht bloß als Spiegel unseres Wunsches sehen, wenn wir es wissen wollen, wer wir sind, ach, Rodrigo, dann hört unser Sturz nicht mehr auf. Stürze dich nie in deine Seele, oder in irgendeine, sondern bleibe immer hübsch an der blauen Spiegelfläche wie die tanzenden Mücken über dem Wasser. Auf dass du lange lebst im Lande. Amen. Einen Freund zu haben, einen Rodrigo, der für mich gezittert hat in dieser Nacht. Es war schön. Ich werde fortan für mich allein zittern müssen. Was ist geschehen mit dir? Etwas ist geschehen mit dir. Ich habe ausgeliebt. Es war eine kurze Jugend. Lass mich. Wozu das? Doña Ana, ich habe dich verlassen. Weißt du es nicht? Ich habe dich verlassen. Was ganz Sevilla weiß, weißt du es nicht? Oh ja, ich erinnere mich. Ich sehe deinen jungen Mund, wie er lächelt. Wie damals. Und unter dem schwarzen Schleier sehe ich den Glanz deiner Augen, genau wie damals. Aber ich bin es nicht mehr, der damals vor dir kniete, hier auf dieser Treppe. Du hättest nicht kommen sollen. Nicht über diese Stufen. Es gibt kein Zurück. Mein lieber Juan. Dein Anblick erfüllt mich mit einer Erwartung, die es nimmermehr für mich gibt. Ich weiß jetzt, dass die Liebe nicht ist, wie ich sie auf diesen Stufen erträumt habe. Geh. Geh. Geh. Im Namen des Himmels und der Hölle, geh! Warum gehst denn du nicht, mein lieber Juan? Dein lieber Juan? Weißt du denn, wo er gewesen ist, dein lieber Juan? Bei deiner Mutter ist er gewesen, dein lieber Juan. Sie könnte dich etliches lehren, aber auch sie hat er verlassen. Dein lieber Juan, der so voll Liebe ist, dass aus dem Fenster sprang, um in das nächste zu fliehen. Und ich weiß nicht einmal, wie sie heißt. Die dritte im Verlaufe seiner Hochzeit. Ein junges Weib, nichts weiter Weib wie 100 andere Weiber in der Finsternis. Und dann, wie alles so öde war und so ohne Reiz. Es war nicht Hoffnung, was ihn in die letzte Kammer lockte. Auch nicht die Lust an ihrem mädchenhaften Widerstand. Aber etwas hatte sie, die letzte dieser wirren Nacht. Etwas Einziges, das ihn reizte. Etwas Einmaliges. Etwas Unwiderstehliches. Sie war die Braut seines einzigen Freundes. Nein. Sie hat dich nicht vergessen, Rodrigo. Im Gegenteil. Dein Name brannte auf unserer Stirne und wir genossen die Süße der Niedertracht, bis die Hähne krähten. Nein. Das ist die lautere Wahrheit. So, Doña Anna, habe ich diese Nacht verbracht. Du bist noch einmal erschienen, um mir das Letzte zu nehmen, was mir noch verblieben ist. Mein Gelächter ohne Reue. Und lassen wirst du mir das Bild der Verratenen, die nicht... Knie nicht um Vergebung. Nur ein Wunder, nicht die Vergebung, kann mich retten aus der Erfahrung, die ich gemacht habe. Anna. Oh mein Juan. Ach, da ist er. Ja, Vater. Fechten Sie. Sie kommen zu spät, Vater. Wir haben uns wieder vermeldet. Fechten Sie! Wozu? Mörder! Er kann es nicht fassen, dein Vater. Er sieht unser Glück mit eigenen Augen, aber er kann es nicht fassen. Glück, Glück, sagt er, Glück! Ja, Vater, so lassen Sie uns doch allein. Und du, Hure, du lässt dich noch einmal beschwatzen von diesem Verbrecher, wenn ich ihn nicht auf der Stelle ersteche. Nieder mit ihm! Aber halt, sage ich! Fechten Sie! Aber wieso Mörder? Schließlich sind es Doggen, ganz abgesehen davon, dass ich sie nicht getötet habe. Und Don Rodrigo. Was ist mit ihm? In seinem Blut röchelnd hat er sie verflucht, als Schänder seiner Braut. Rodrigo. Ah! Halt, sage ich. Rodrigo. Rodrigo, sein Tod erschüttert mich. Was hatte ich ihm der Wahrheit auszuliefern? Er hat mich nie verstanden. Mein Freund seit je. Ich mochte ihn von Herzen gern. Tod! Lass uns fliehen. Warum zögerst du? Ich halte deine Hand wie ein Leben, das uns noch einmal geschenkt ist. Wirklicher als das erste, das kindliche. Voller um unser Wissen, wie schnell es vertan ist. Padre Diego. Was bedeutet das? Welche ist meine Braut? Antwortet! Sie wird dir nicht mehr antworten, Don Juan. Und wenn du noch so schreist, nie wieder. Sie hat sich ertränkt. Das ist das Ende deiner Hochzeit, Don Juan. Das ist die Ernte deines Übermuts. Nein. Das ist nicht meine Braut. Ich habe mich dem Leben vermählt. Was soll der Spuk am helllichten Tage? Ich sage, das ist nicht meine Braut. Wer denn ist deine Braut? Die andere. Warum will sie fliehen? Meine Herren, ich begrüße euer Erscheinen. Mein Freund ist tot. Tot? Und diese da? Tot. Und dieser auch. Wer wird es glauben, dass er mir in die Klinge lief wie ein Huhn? Er wird als Denkmal auferstehen. Der Himmel zerschmettere den Frevler. Und was ist mit meinem Vater? Tot. Pater Ego, ich komme mir vor wie ein Erdbeben oder wie ein Blitz. Was euch betrifft, ihr, meine Vettern, steckt eure Klingen ein, damit ihr überlebt und Zeugen meiner Hochzeit seid. Hier zwei Bräute und ich soll wählen. Pater Diego sagt, dass ich der Leiche vermählt sei. Ich aber sage sie. Sie und keine andere ist meine Braut. Sie, die Lebendige. Sie, die nicht in den Tod gegangen ist, um mich zu verdammen bis ans Ende meiner Tage. Sie, die noch einmal erschienen ist vor dem Verirrten, damit ich sie erkenne. Und ich habe sie erkannt. Oh, mein Juan. Nimm deinen Schleier ab. Miranda! Wartet nicht darauf, dass ich mich bekreuzige. Und hofft nicht, dass ich weine. Und tretet mir nicht in den Weg. Wir wollen sehen, wer von uns beiden, der Himmel oder ich, den anderen zum Gespött macht. Ihr bleibt in dieser Kammer nebenan, begriffen? Und was das Halleluja betrifft, wenn sich irgendetwas ereignen sollte, ein Unfall oder so. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass mich die Hölle verschlingt. Herr! Weiterspielen, einfach weiterspielen. Das Halleluja wird wiederholt, bis niemand mehr in diesem Saal ist, begriffen? Also macht euch bereit. Und unser Honorar? Davon später. Wenn niemand mehr im Saal ist? Meine Herren. Ich erwarte 13 Damen, die behaupten, dass ich sie verführt habe. Den Bischof von Cordoba, der auf Seiten dieser Damen ist. Ein Denkmal, das ich ebenfalls eingeladen habe. Einen Gast aus Stein. Meine Herren, ich habe doch jetzt nicht die Nerven für Honorar, nicht die Nerven. Tja, sieht nicht übel aus. Wo sind die Tischkarten? Der Weinherr wird nicht lang reichen. Ein Gläslein für jeden Gast. Ach, das reicht. Die Lust zu trinken, so hoffe ich, wird Ihnen bald vergehen, spätestens wenn der steinerne Gast kommt. Herr! Wir sind bankrott. Herr, Sie glauben es aber nicht im Ernst, dass er wirklich kommt, der mit dem steinernen Sockel. Glaubst du es denn im Ernst? Ich? Vielleicht ist er das. Herr! Wenn es wieder diese verschleierte Dame ist, sage ihr, wir empfangen grundsätzlich keine verschleierten Damen mehr. Wir kennen das. Sie möchten immer meine Seele retten und hoffen, dass ich sie aus Widerspruch verführe. Sage der Dame, wir kennen dieses Verfahren und sind es müde. Na, warum gehst du nicht ans Tor? Lebendiger als alle, die leben. Du, die Einzige, die ich geliebt habe. Du kommst nicht. Geliebt und nicht erkannt. Erinnerung. Asche. Der Bischof von Cordoba. Sage dem Bischof von Cordoba, er möge einen Augenblick warten, aber sage es höflich, ja? Der Bischof ist zwar kein Gläubiger, also das heißt, ich schulde ihm nichts. Aber ich brauche ihn sehr. Ohne Kirche keine Hölle. Herr, warum zitterst du immerfort? Also genug ist genug, Herr. Man soll es nicht auf die Spitze treiben. Ein Grabmal einzuladen zum Essen. Einen Toten, der lang schon verwest und vermodert ist, also alles, was recht ist, Herr. Ich bin kein Feigling, aber was Sie gestern auf dem Friedhof verlangt haben, Herr, ein Grabmal einzuladen zum Essen. Dauer! Maria und Josef. Dauer! Augenblick! Er kommt! Augenblick, sage ich, einen Augenblick! Erbarmen, ich bin unschuldig, ich musste, ich habe Familie, Herrgott im Himmel, 5 Kinder und eine Weib, erbarmen! Wenn du beten möchtest, dann geh hinaus. Es hat gerufen, ich hab's gelernt. Ja, steh auf, tu jetzt, was ich dich heiße. Sage dem Bischof von Cordoba, ich lasse bitten, aber sage es mit vielen Worten und Floskeln. Ich brauche hier noch 3 Minuten, ja? Na, na. Maria und Josef. Was ist denn los da hinten? Dieser Helm ist mir zu knapp. Ach, das merkt doch kein Mensch. Außer mir. Ach. Was ist denn? Ich hab mir's noch mal überlegt. Was? Sie können mir sagen, was Sie wollen. Das ist eine Gotteslästerung. Das mache ich nicht für 500, mein Herr. Ich nicht. Aber Celestina... 1000 ist das Mindeste, was ich dafür haben muss. Nämlich, wenn ich sie an die Herzogin von Ronda verkaufe, da bekomme ich auch meine 1000 Pesos und blank auf den Tisch. Ja, das nenne ich eine Erpressung. Nennen Sie es, wie Sie wollen, Don Juan. Es geht mir nicht um die Benennung, sondern ums Geld. Und 500 ist mir zu wenig. Aber ich hab doch nicht mehr. Dann mache ich's nicht. Aber das Letzte, was ich habe. Ein Amulett? Oh, verschwinden Sie. Wenn jetzt meine Höllenfahrt nicht gelingt, dann bin ich verloren. Es ist nicht meine Schuld, Don Juan, dass Sie bankrott sind. Warum wollen Sie nichts wissen von meinem Angebot? Sie werden reicher als der Bischof von Cordoba. Ich sag Ihnen, ein Schloss mit 44 Zimmern. Ja, und ich sage Ihnen, bitte verschonen Sie mich endlich mit dieser Kuppelei, ja? Und ganz Spanien weiß es und ich sage es Ihnen zum letzten Mal, ich heirate nicht. Das hat schon mancher gesagt. Still. Was ist los? Herr, ich hab's vergessen, Herr, was ich ihm sagen soll. Der ist so feierlich, Herr, und geht in der Halle auf, und aber das können das nicht erwarten, bis der Himmel uns zerschmettert. Ja, also sage ihm, ich lasse beten, na? Na. Erschrickst du? Da ich das einzig Wissenswerte weiß, du bist nicht Doña Anna, denn Doña Anna ist tot. Wozu dieser Schleier? Wer sind Sie? Du hast mir den Empfang verweigert. Plötzlich fand ich die Türen offen. Womit kann ich dienen? Ich habe dich einmal geliebt, weil Schach dich unwiderstehlicher lockte als ein Weib. Und weil du an mir vorbeigegangen bist wie ein Mann, der ein Ziel hat. Hast du es noch? Es war die Geometrie. Es ist lange her. Ich sehe dein Leben. Voll Weib, Juan. Und ohne Geometrie. Wer bist du? Ich bin jetzt die Herzogin von Ronda. Ronda. Schwarz wie der Tod, Herzogin, sind Sie in mein Zimmer getreten. Es hätte solcher Schwärze nicht bedurft, um mich zu erschrecken. Ich bin schwarz, weil ich Witwe bin. Durch mich? Nein. Also, worum handelt es sich, Herzogin? Um deine Rettung, Juan. Ach, Sie sind das Schloss mit den 44 Zimmern. Herzogin, Ihre Ausdauer ist erstaunlich. Aber eher fahre ich in die Hölle als in die Ehe. Ich komme nicht als Weib. Oh, Sie beschämen mich. Ich hatte Männer bis zum Überdruss, der überging in Lächeln. Und Ihrer einer, der ohne dieses Lächeln glaubte, nicht leben zu können, machte mich zur Herzogin. Worauf er starb. Oh, ich verstehe. Ja, nun habe ich dieses Schloss in Ronda. Es wurde mir geschildert. Ich dachte so, du kannst im linken Flügel wohnen, ich wohne im rechten wie bisher. Dazwischen ist ein großer Hof. Springbrunnenstille. Wir müssen einander überhaupt nicht begegnen, es sei denn, man habe Verlangen nach Gespräch. Und hinzu käme ein herzogliches Vermögen, groß genug, um nicht allein deine dummen Schulden zu tilgen. Groß genug, dass die Gerichte dieser Welt davor verstummen. Kurz, kein Mensch, solange du auf Ronda wohnst, vermag dich zu stören in deiner Geometrie. Aber? Kein Aber? Ihr Verständnis für den Mann ist außerordentlich, herzugehen. Aber was ist der Preis für diese Rettung? Dass du sie annimmst, Juan. Nichts weiter? Mag sein, ich liebe dich noch immer, doch soll dich das nicht erschrecken. Ich habe erfahren, dass ich dich nicht brauche, Juan. Und das vor allem ist es, was ich dir biete. Ich bin die Frau, die frei ist vom Wahn, ohne dich nicht leben zu können. Überleg es dir gut. Warum glaubst du nicht an eine Frau, Juan? Nur ein einziges Mal. Es ist der einzige Weg zu deiner Geometrie. Seine Eminenz! Entschuldigen Sie mich, Herzogin von Ronda, aber seine Eminenz und ich, wir haben ein geschäftliches Gespräch. Aber ich hoffe, Sie bald wiederzusehen bei meiner Tafel. Ohne Schleier. In Ronda. Mein lieber Juan. Eminenz, bitte, Sie sehen. Nicht einen Augenblick habe ich meine Ruhe. Alle wollen Sie mich retten durch Heirat. Eminenz. Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Erheben Sie sich. Eminenz, 12 Jahre lang hat die spanische Kirche mich verfolgt. Ich kniee nicht aus Gewöhnung, weiß der Himmel. Ich kniee aus Dankbarkeit. Worum handelt es sich? Möchten Eminenz sich nicht setzen? Tja, ich verstehe die Schöpfung nicht. War es wirklich notwendig, dass es 2 Geschlechter gibt? Kommen wir zur Sache. Worum handelt es sich? Um die Gründung einer Legende. Wie bitte? Um die Gründung einer Legende. Oh, ich habe ganz vergessen zu fragen. Eminenz, trinken Sie etwas? Vielen Dank. Nein, Eminenz, Sie gestatten, dass ich mich kurz fasse. Ich bitte darum. Mein Vorschlag ist einfach und klar. Don Juan Tenorio, Ihr nachgerade volkstümlicher Erzfeind, der vor Ihnen steht, im Begriff, unsterblich zu werden, ja, ich darf es wohl sagen, ein Mythos zu werden, ist entschlossen und bereit, tot zu sein mit dem heutigen Tag. Tot? Ja, unter gewissen Bedingungen. Welcher Art? Eminenz, wir sind unter uns. Sie, die spanische Kirche, geben mir eine bescheidene Rente, nichts weiter. Eine Klause im Kloster, Männerkloster, nicht allzu winzig, wenn ich Wünsche äußern darf und womöglich mit Ausblick auf die andalusischen Berge. Allda lebe ich dann, vom Brot und Wein, namenlos, vom Weib verschont, still und zufrieden mit meiner Geometrie. Mhm. Und Ihnen, Bischof von Cordoba, liefere ich dafür, was die spanische Kirche dringender braucht als Geld. Die Legende von der Höllenfahrt des Frevlers. Na, was sagen Sie dazu? Mhm. Eminenz, Eminenz, jetzt sind es schon 12 Jahre, seit dieses Denkmal steht mit dem peinlichen Spruch, der Himmel zerschmettere den Frevler. Und ich, Don Juan Tenorio, spaziere daran vorbei, so oft ich in Sevilla bin, unzerschmettert wie irgendeiner in Sevilla. Wie lange, Eminenz, wie lange soll ich es denn noch treiben, verführen, erstechen, lachen, weitergehen? Es muss etwas geschehen, Bischof von Cordoba, es muss etwas geschehen. Es wird. Ja, was mache ich denn für einen Eindruck auf unsere Jugend? Die Jugend nimmt mich zum Vorbild. Ein ganzes Zeitalter sehe ich kommen, das in die Leere rennt wie ich. Kühn nur, weil sie gesehen haben, dass es kein Gericht gibt. Ein ganzes Geschlecht von Spöttern, die sich für meinesgleichen halten. Modisch, ordinär, dumm zum Verzweifeln. Ich sehe das kommen, Eminenz. Ich sehe das kommen. Mhm. Sie nicht? Bitte, Eminenz, verstehen Sie mich richtig. Nicht bloß der Damen bin ich müde. Ich meine es geistig. Ich bin des Frevels müde. 12 Jahre eines unwiederholbaren Lebens vertan mit dieser kindischen Herausforderung an die blaue Luft, die man Himmel nennt. Ja, ja, Eminenz, ich bin vor nichts zurückgeschreckt, aber Sie sehen ja selbst, meine Frevel, die haben mich bloß berühmt gemacht. Ich bin verzweifelt. 33-jährig teile ich das Geschick so vieler berühmter Männer. Alle Welt kennt unsere Taten, fast niemand kennt ihren Sinn. Also mich schaudert's, wenn ich die Leute reden höre über mich, als wäre es mir je um Damen gegangen. Immerhin. Naja, ich gestehe, Eminenz. Am Anfang, ja, da macht er Spaß. Meine Hände, so höre ich, sind wie Wünschelruten. Sie finden, was der Gatte 10 Jahre lang vergeblich gesucht hat. An Quellen der Lust. Sie denken an den braven Lopez. Ach, Eminenz, ich möchte hier keinen Namen nennen. Don Baltasar Lopez. Eminenz, auf alles war ich gefasst, aber nicht auf Langeweile. Ihre verzückten Münder, ihre Augen, dazu diese wässrigen Augen, von Wollust schmal, also ich kann sie nicht mehr sehen. Viel leichter ist es, es zu tun, als es den Damen auszureden. Gerade Sie, Bischof von Cordova, sorgen für meinen Ruhm wie kein anderer. Es ist ein Witz. Die Damen, die von euren Predigten kommen, die träumen ja von mir. Und ihre Ehegatten ziehen die Klinge, bevor ich die Dame überhaupt nur bemerkt habe. So muss ich mich schlagen, wo ich gehe und stehe. Übung macht mich zum Meister. Und bevor ich meine Klinge wieder eingesteckt habe, hängen die Witwen an meinem Hals, schluchzend, damit ich sie tröste. Ja, was bleibt mir denn anderes übrig, Eminenz, als meinem Ruhm zu entsprechen? Opfer dieses Ruhmes zu sein, davon redet ja niemand in unserem höflichen Spanien, wie sich das Weib an mir vergeht. Eminenz, wir kennen doch die lebenslängliche Rachsucht eines Weibes, was einmal vergeblich auf Verführung gehofft hatte. Augenblick! Was blicken Sie mich so an? Das ist aber merkwürdig. Was ist merkwürdig? Ja, zum ersten Mal sehe ich Sie aus der Nähe, Bischof von Cordova. Waren Sie nicht immer viel runder? Mein Vorgänger vielleicht. Ja, also, aber trotzdem habe ich das Gefühl, ich kenne Ihr finsteres Gesicht. Wo haben wir einander schon einmal getroffen, Eminenz? Das ist sehr merkwürdig. Tja, also... Ja, ich sprach von meiner Not. Ehen geschändet, Familien zerstört, Töchter verführt, Väter erstochen. Ganz zu schweigen von den Ehemännern, die ihre Schande überleben müssen. Und Sie, der alles dies verschuldet hat, Sie wagen es, Don Juan Tenorio, zu sprechen von ihrer eigenen Not. Aber Eminenz, Sie zittern ja. Im ganzen Land verlacht zu sein als ein gehörnter Ehemann, haben Sie schon einmal erlebt, was das heißt? Haben Sie es, Eminenz? Ein Mann wie dieser brave Lopez. Also Eminenz, scheinen ja verwandt mit ihm zu sein, dass Sie ihn immerfort erwähnen, Ihren braven Lopez, der, ich weiß, ein halbes Vermögen gestiftet hat, dem hat die spanische Kirche es nicht aufgibt, mich zu verfolgen, und der jetzt dazu übergegangen ist, Ihr braver Lopez, mein Haus mit seinen Schergen zu umstellen. Ja, ja, Eminenz, Sie erbleichen, aber es ist eine Tatsache. Ich kann mein Haus nicht mehr verlassen, ohne jemand zu erstechen. Es ist eine Not. Glauben Sie mir, eine wirkliche Not. Aber so stör uns doch jetzt nicht! Um bei der Sache zu bleiben. Oh ja, bitte. Gründung einer Legende. Eminenz, Sie brauchen bloß Ja zu sagen und die Legende ist gemacht. Ich habe eine Person gemietet, die uns den toten Komtur spielt. Und die Damen, die werden schon kreischen, wenn sie seine Grabestimme nur hören. Dazu ein schnödes Gelächter meinerseits, ein Knall im rechten Augenblick, sodass die Damen ihre Gesichter verbergen. Eminenz, Sie sehen hier diese sinnreiche Maschine. Hier, hier. Schon stinkt es nach Schwefel und Rauch. Und Sie, Eminenz, so dachte ich, sprechen sofort ein passendes Wort von der Zuverlässigkeit des Himmels, wie Sie es so gerne tun. Meine Musikanten spielen das bestellte Halleluja und Schluss. Und Sie? Ich, Eminenz, ich bin in den Keller gefahren. Eminenz, Sie sehen hier diese sinnreiche Versenkung. Natürlich nicht ohne geziemenden Schrei, nicht jetzt, der Furcht und Mitleid erregt, wie Aristoteles es verlangt. Im Keller erwartet mich eine braune Kutte und auf staubigen Faden wandelt ein Mönch. Ich verstehe. Bedingung, wir beide waren das Geheimnis. Meine Höllenfahrt, ach, das Gerücht wird sich im Nu verbreiten. Meine Höllenfahrt tröstet die Damen, die Ehemänner, das drohende Heer meiner Gläubiger. Kurzum, jedermann kommt auf seine innere Rechnung. Was wäre wunderbarer? Ich verstehe. Don Juan ist tot. Ich habe meine Ruhe zur Geometrie und Sie, Eminenz, die Kirche, haben den besten Beweis von himmlischer Gerechtigkeit, wie Sie ihn sonst in ganz Spanien nicht finden. Ich verstehe. Was gibt's? Die Damen sind da. Wo? Im Hof und ziemlich empört. Er dachte, jeder unter 4 Augen. Und so hätte ich nicht flugs den Riegel geschoben, wäre schon keine mehr hier. Das flattert und schnattert wie ein andalusischer Hühnerhof. Ja, das ist gut. Das heißt, um genau zu sein, jetzt gerade sind sie still. Alle mustern einander von der Seite. Jede fächelt sich. Also lasse herein und sagen wir, 2 Minuten. Ja. Residenz. Nennen Sie mir das Kloster. Sie sind Ihrer Sache sehr sicher. Ja, natürlich kann die Kirche eine Legende nur brauchen, wenn sie gelingt. Ich verstehe, Herr Zögern, Bischof von Cordoba, aber seien Sie beruhigt. Die Geschichte ist durchaus glaubwürdig. Keineswegs originell. Ein alter Sagenstoff, eine Statue erschlägt einen Mörder. Ach, das kommt doch schon in der Antike vor. Eminenz, wir arbeiten mit Überlieferung. Don Baltasar Lopez? Ja. Ach, also doch. Wir haben einander ein einziges Mal gesehen, Don Juan, für einen kurzen Augenblick. Ein weißer Vorhang wehte in die Kerze, als ich die Türe öffnete und sie bei meiner Gattin fand. Eine plötzliche Fahne von rotem Feuer. Sie erinnern sich, und ich musste löschen. Ach ja, richtig, ja. Zum Fechten blieb keine Zeit. Nachdem ich erfahren habe, was Sie im Schilde führen, um unserer Rache zu entgehen, soll es mir ein Vergnügen sein, Ihre gotteslästerliche Legende zu entlarven. Lassen Sie die Damen herein. Sie bleiben auf dieser Erde, Don Juan Tenorio, genau wie wir. Und ich werde nicht ruhen, bis meine Rache vollendet ist. Bis ich auch Sie, Don Juan Tenorio, als Ehemann sehe. Und zwar mit meiner Frau. Eminenz, wir sind betrogen. Schamlos betrogen. Ich dachte, er liege im Sterben. Ich auch. Jede von uns. Ehrenwort, sonst wäre ich nie gekommen. Keine von uns. Ich, die Witwe des Komtours. Ich dachte auch, er liege im Sterben. Ich auch. Ich auch. Ich dachte, er bereue. Jede von uns. Er will Buße tun, dachte ich. Was sonst? Eminenz, ich bin eine Dame. Und wir? Doña Belisa. Sind wir keine Damen, Eminenz? Bitte beruhigen Sie sich, Doña Belisa. Ich weiß, Sie sind die Gattin des braven Lopez. Nennen Sie seinen Namen nicht. Warum nicht? Der brave Lopez, wie er sich immer selber nennt. Und nicht einmal gefochten hat er für mich, Eminenz. Nicht einmal gefochten. All die anderen Ehemänner haben wenigstens gefochten. Ich bin die Einzige in diesem Kreis, die keine Witwe ist. Fassen Sie sich, Doña Belisa. Ach, der brave Lopez. Ich war gefasst, Eminenz, auf alles. Aber nicht auf eine Parade von aufgeputzten Ehebrecherinnen, die sich für meinesgleichen halten. Entrüstet euch nur, ihr heuchlerisches Gesindel. Fächelt euch. Ich weiß genau, wozu ihr in dieses verruchte Haus gekommen seid. Und sie? Wo ist er überhaupt, euer Geliebter? Wo ist er? Damit ich ihm die Augen auskratze! Hier. Meine Geliebten, ich danke euch, dass ihr alle gekommen seid. Ja, alle sind es freilich nicht. Aber genug so, denke ich, um meine Höllenfahrt zu feiern. Herr! Meine Geliebten, setzen wir uns. Oh ja, ich gestehe, es ist seltsam, seine Geliebten zusammen in einem Saal zu sehen. Ich weiß gar nicht, wie ich sprechen soll in dieser feierlichen Stunde, da ich euch zusammen sehe. Einander fremd und wieder nicht. Vereint allein durch mich, getrennt durch mich, sodass keine mich anblickt. Aber, meine Damen, wir haben doch einander geliebt. Ja, ich staune selbst, Doña Viola, wie wenig davon geblieben ist. Ich heiße nicht Viola. Oh, verzeih. Viola nennt es. Verzeih auch du. Das halte ich nicht aus. Ja, wie flüchtig gerade jene Empfindung ist, die uns im Augenblick, da wir sie haben, dem Ewigen so nahe bringt, dass wir als Person davor erblinden. Ja, Doña Fernanda, es ist bitter. Ich heiße auch nicht Fernanda. Aber meine Liebe... Das hast du jeder gesagt, meine Liebe. Ich meinte es nie persönlich. Doña Isabel, ja, jetzt erinnere ich mich. Doña Isabel, du mit der Seele, die immer überfließt. Warum hast du nicht gleich geschluchzt? Ja, ja, Sie haben recht. Das Gedächtnis des Mannes ist sonderbar. Man weiß nur noch die Nebensachen. Ein weißer Vorhang, der in die brennende Kerze weht. Oh Gott. Ein andermal war es ein Rascheln im Röhricht. Erschreckt, wie ich war, zog ich meine Klinge. Es war eine Ente im Mondschein. Oh Gott. Was im Gedächtnis bleibt, sind Gegenstände. Eine geschmacklose Vase, Pantoffeln, ein Kruzifix aus Porzellan. Ja, und manchmal Gerüche, Duft verwelkter Myrrhen. Oh Gott. Ja, und ganz in der Ferne meiner Jugend, die kurz war, höre ich das heisere Gekläff einer Meute im nächtlichen Park. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Tja, das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Leporello, zünde die Kerzen an. Ich weiß nicht, ob ich anders bin als andere Männer. Haben Sie ein Erinnern an Nächte mit Frauen? Ich erschrecke, wenn ich auf mein Leben zurückblicke. Ich sehe mich wie einen Schwimmer im Fluss, ohne Spur. Und wenn mich ein Jüngling fragen würde, wie ist das eigentlich mit den Frauen? Ich wüsste es nicht, offen gestanden. Es vergisst sich, wie Speisen und Schmerzen. Und erst wenn es wieder da ist, dann weiß ich, ach ja, so ist das. Ja, so war es immer. Ich weiß nicht, Don Balthasar, ob Sie sich jetzt schon entlarven möchten oder später. Was sagt er? Mein Name ist Lopez. Du? Don Balthasar Lopez. Schatzkanzler von Toledo, wenn ich nicht irre, Inhaber verschiedener Orden. Wie ihr seht, Herr Lopez hat in selbstloser Weise das immer heikle Amt übernommen, die Eifersucht der Ehemänner zu vertreten. Ihr Spott, Don Juan, ist am Ende. Ruhe! Don Balthasar Lopez hat das Wort. Erschrecken Sie nicht, meine Damen. Ich weiß, was hier gespielt wird. Bitte hören Sie mich an. Herr, still! Die Türen sind verschlossen! Meine Damen! Hören Sie mich an! Meine Damen! Hören Sie ihn doch an! Meine Damen! Sie gestatten, dass ich unterdessen trinke. Ich habe nämlich Durst. So reden Sie doch schon. Er wird dieses Haus nicht verlassen, meine Damen. Nicht ohne die gerechte Strafe. Dafür habe ich gesorgt. Die Stunde des Gerichts ist da. Das Maß seiner Frevel ist voll. Ist es das nicht schon lange? Und trotzdem geschieht nichts, Leporello. Gestern auf dem Friedhof haben wir nicht alles unternommen, um dem toten Komtur zu verhöhnen. Herr! Habe ich ihn nicht zu dieser Tafel eingeladen? Meinen Gemahl! Ja, ja, mein braver Diener hat es mit eigenen Augen gesehen, wie er mit seinem steinernen Helm gewackelt hat, dein Gemahl. Offenbar zum Zeichen, dass er heute Abend Zeit hat. Warum kommt er denn nicht? Es ist Mitternacht vorbei. Ja, was soll ich denn noch tun, damit euer Himmel mich endlich zerschmettert? Bleiben Sie, Doña Elvira, bleiben Sie. Es ist nicht wahr, meine Damen. Eine Spitzbüberei ohne Gleich. Es ist alles nicht wahr, meine Damen. Er will Sie zum Narren halten. Hier, meine Damen, sehen Sie hier. Hier, diese sinnreiche Maschine. Knall und Schwefel sollen Sie erschrecken, damit Sie alle Vernunft verlieren. Damit Sie glauben, Don Juan sei zur Hölle gefahren. Ein Gericht des Himmels, das nichts als Theater ist. Eine Gotteslästerung sondergleichen, damit er der irdischen Strafe entgehe, ganz Spanien zum Narren zu halten. Das ist sein Plan gewesen, eine Legende in die Welt zu setzen, damit er unserer Strafe entgehe, nichts weiter. Das ist sein Plan gewesen, nichts als Theater. Bestreiten Sie das? Aber durchaus nicht. Hören Sie es, meine Damen. Nichts als Theater. Meine Damen, kommen Sie. Sehen Sie hier. Hier. Diese sinnreiche Versenkung, Überzeugen Sie sich mit eigenen Augen, meine Damen, nichts als Theater. Das sage ich schon seit 10 Jahren. Es gibt keine wirkliche Hölle, kein Jenseits und kein Gericht des Himmels. Herr Lopez hat vollkommen recht, nichts als Theater. Hören Sie es, meine Damen. Meine Damen, hören Sie es. Hier, bitte. Hat das erreicht. Ich muss unter 4 Augen mit dir reden. Bleib bei der Kutsche. Ich kenne dich doch. Ein bisschen Klostergarten, ein bisschen Vesperglöckchen und schon wirst du weich. Nächstens glaubst du noch selbst daran, dass er in der Hölle ist. Schwester Elvira, ich bin gekommen, Schwester Elvira, weil ich ein schlechtes Gewissen habe, wegen damals. Ich hätte das nicht machen sollen. Wenn ich sehe, was ich angerichtet habe, mache ich mir wirklich Vorwürfe. Wenn ich sehe, wie sie beten den ganzen Tag, nur weil sie hereingefallen sind auf den Schwindel mit dem steinernen Gast. Ich habe nicht geglaubt, dass jemand es wirklich glauben würde, Ehrenwort. Und heute glaubt es schon ganz Spanien. Öffentlich kann man die Wahrheit schon gar nicht mehr sagen. Dieser unselige Lopez, haben Sie das gehört? Des Landes verwiesen, nur weil er öffentlich zu sagen gewagt hat, ein Schwindler spielte den Geist des Komtours. Schwester Elvira, ich bin's gewesen, die den steinernen Gast gespielt hat. Ich! Niemand anders als ich! Dieser unselige Lopez! Jetzt hat er sich drüben in Marokko erhängt, der Arme. Nachdem er sein ganzes Geld der spanischen Kirche geschenkt hat. Und jetzt glaubt ihm nicht einmal die Kirche. Warum hat's die Wahrheit in Spanien so schwer? Ja, hören Sie mir denn überhaupt zu? Ich bin die letzte eingeweihte Person in dieser dummen Geschichte. Es liegt mir wirklich auf der Seele, seit ich weiß, dass Sie deswegen ins Kloster gegangen sind. Deswegen! Ich hab nichts gegen das Kloster. Aber Schwester Elvira unter 4 Augen... Don Juan ist nicht in der Hölle. Ich weiß, wo er ist, aber ich darf es nicht sagen. Ich bin bestochen. Und zwar anständig, sonst könnte ich mir seinen Diener nicht leisten. Schwester Elvira, von Frau zu Frau, Don Juan lebt. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Von Hölle kann gar nicht die Rede sein. Da können Sie beten, so viel Sie wollen. Nichts zu machen. Marsch auf den Bock. Ich habe keine Zeit für Leute, die es für Glauben halten, wenn sie die Wahrheit nicht wissen wollen. Bekreuze dich. Celestina! Don Juan ist in der Hölle! Ja, und mein Lohn? Mein Lohn? Marsch auf den Bock! Da hat nun ein jeder seine Genugtuung durch dieses Ende. Der beleidigte Himmel, die verletzten Gesetze, die geschändeten Mädchen, die entehrten Familien, die betrogenen Männer. Ich allein bin der Unglückliche. Nach so vielen Jahren treuen Dienens keinen anderen Lohn, als mit eigenen Augen das gotteslästerliche Leben meines Herrn so schrecklich bestraft zu sehen. So sagte ich schon bei Molière. Alonso, bitte, ich habe doch gebeten, man soll mich nicht aus meiner Arbeit holen, bevor man wirklich essen kann. Jetzt warte ich schon wieder eine halbe Stunde. Sind meine Tage nicht kurz genug? Naja, ich weiß, du kannst nichts dafür. Kannst selber. Aber wo ist sie denn, hm? Ja, also es ist gut. Ich habe nichts gesagt. Alonso, wenn es soweit ist, dass man wirklich essen kann, ich bin drüben in meiner Klause. Oh, wohin so eilig? Wir haben Sie in den Gärten erwartet, mein Lieber. Was ist das für ein betörender Abend da draußen? Wie tut es mir leid, dass ich heute nicht bleiben kann. Da vorne in den Arkaden, wo man die Schlucht von Ronda sieht, die letzte Sonne in den glühenden Astern, rot und violett, und dazu die blaue Kühle des Tales, das schon im Schatten liegt. Ich denke es immer wieder, es ist ein Paradies, was euch zu Füßen liegt. Ja, ich weiß. Aber Herbst ist es geworden. Hm, es ist Herbst, ja. Diego, Sie nehmen ein Wein. Oh, gerne. Ja. Ich sagte es gerade eben, was doch diese alten Mauren, die diese Gärten gebaut haben, für ein Talent hatten, mit der Haut zu leben. Man wandelt und labt sich am Schatten und doch bleibt die Kühle heiter. Vom milden Spiegelschein einer besonnten Mauer. Wie witzig und wie graziös und ganz für die Haut ist das alles gemacht. Ganz abgesehen von den Wasserspiegeln. Welche Kunst, die Schöpfung spielen zu lassen auf einem Instrument, unsere Sinne. Welche Meisterschaft, das Vergängliche zu kosten und geistig zu werden, bis zur Oberfläche. Welche Kultur. Die Herzogin wird jeden Augenblick da sein. Ach ja, wird sie. Es sei ja nicht ganz wohl, sagt sie. Tja. Wie geht's der Geometrie, Don Juan? Danke. Was Sie das letzte Mal erzählt haben, das hat mich doch lange beschäftigt. Wissen Sie, diese Geschichte mit den Dimensionen und dass auch die Geometrie zu einer Wahrheit kommt, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. So sagten Sie doch, nicht? Linie, Fläche, Raum. Was aber soll die vierte Dimension sein? Und doch können Sie durch Denken beweisen, dass es eine geben muss. Was ist los mit Ihnen, Don Juan? Mit mir? Wieso? Mhm. Nichts. Was soll los sein? Ach, nicht der Rede wert. Zum Wohl. Zum Wohl. Bitte, Eminenz, bitte, bitte. Jeden Tag wiederhole ich meinen schlichten Wunsch. Man soll mich nicht aus meiner Arbeit holen, bevor man wirklich essen kann. Das ist nicht zu machen. Erst war es der Gong, den die Herzogin nicht hörte, wenn im Tal die Grillen zirpten. Ja, ich habe einen neuen anfertigen lassen, der die ganze Schlucht von Ronda übertönt. Im Ernst, ganz Ronda weiß, wann hier gegessen wird, aber die Herzogin nicht. Ich habe meine Diener dazu erzogen, die Herzogin persönlich zu suchen, persönlich zu finden, persönlich zu unterrichten. Das Essen ist bereit und mich nicht eher zu rufen, bevor die Herzogin hier über den Hof kommt. Ja, sie lachen. Sie lachen. Es sind Lappalien, ich weiß, aber gerade das macht sie zur Folter. Was soll ich denn tun? Ich kann ja dieses Schloss nicht verlassen, denn wenn man mich draußen sieht, dann ist meine Legende hin. Und ich hätte abermals als Don Juan zu leben, aber da reden wir nicht mehr davon. Das ist ein köstlicher Jerez. Ein köstlicher Jerez. Ja, sehr gut. Oh, Verzeihung. Zum Wohle. Zum Wohl. Die Herzogin ist eine wunderbare Frau. Sie ist glücklich, aber klug. Und sie weiß, dass Sie, der Mann, nicht glücklich sind. Und das ist das Einzige, was sie unter vier Augen beklagt. Ja, sie kann ja nichts dafür, ich weiß. Aber? Bitte. Ach, reden wir nicht mehr davon. Jeden Tag, wenn ich diese Loggia betrete, Jahr ein, Jahr aus, dreimal am Tag, da habe ich das lichterlohe Gefühl, ich halte es nicht aus. Lappalien, ich weiß, aber ich halte es nicht aus. Und dann, wenn sie endlich kommt, dann tue ich, als wäre es wirklich eine Lappalie. Ich setze mich hier an den Tisch und ich sage, Mahlzeit. Sie lieben sie. Ja, das kommt noch dazu. Also, wenn sie eine Woche drüben in Sevilla ist, um sich die Haare färben zu lassen. Ich will ja nicht sagen, dass ich sie vermisse. Aber Sie vermissen sie. Ja. Es ist nicht gut, dass der Mann allein sei, so steht es geschrieben. Drum schuf Gott ihm eine Gefährtin. Und meinte er, dann sei es gut. Wir sind noch nicht so weit. Also im Ernst. Mein Unwille gegen die Schöpfung, die uns gespalten hat in Mann und Weib, ist lebhafter denn je. Ich zittere vor jeder Mahlzeit. Was für eine Ungeheuerlichkeit, dass der Mensch allein nicht ein Ganzes ist. Und je größer seine Sehnsucht ist, ein Ganzes zu sein, umso verfluchter steht er da. Bis zum Verbluten ausgeliefert dem anderen Geschlecht. Womit hat man das verdient? Ja, und dabei habe ich ja dankbar zu sein, ich weiß. Ich habe ja nur die Wahl, tot zu sein oder hier. Dankbar für ein Gefängnis im paradiesischen Garten. Mein Freund. Es ist ein Gefängnis. Mit 44 Zimmern. Denken Sie doch mal an alle anderen, die eine kleinere Wohnung haben. Also, ich beneide Sie. Wieso? Warum hat man mich denn nicht in ein Kloster gelassen? Alle können nicht ins Kloster. Ja, ja, ja. Mehret euch und seid fruchtbar. So steht es geschrieben. Kein Bann der Kirche. Diego, Sie wissen es, und keine Klinge der Welt haben mich je zum Zittern gebracht. Aber Sie, eine Frau, die mich liebt, bringt mich jeden Tag dazu. Und womit eigentlich? Ich sehe bloß, dass ich über das Lächerliche nicht mehr zu lächeln vermag. Und dass ich mich abfinden werde, wo es ein Abfinden nicht gibt. Sie ist eine Frau, ja, ja, mag sein, die beste aller denkbaren Frauen. Aber eine Frau und ich bin ein Mann und dagegen ist nichts zu machen, Eminenz. Und mit gutem Willen schon gar nicht. Es wird doch immer nur ein Ringen daraus, wer das andere durch guten Willen beschämt. Oh, Sie sollten uns sehen und hören, wenn wir allein sind. Also kein lautes Wort. Wir sind ein Idyll. Einmal ein Glas an die Wand. Einmal. Nicht wieder. Wir haben es zu einer fürchterlichen Noblesse gebracht. Wir leiden daran, wenn das andere nicht glücklich ist. Ja? Ja, bitte, was wollen Sie denn mehr, um die Ehe noch vollkommener zu machen? Jetzt fehlt nur noch, dass mir das Geschlecht auch noch die letzte Schlinge um den Hals wirft. Und das wäre? Dass es mich zum Vater macht. Was werde ich denn tun? Sie kann ja nichts dafür. Ich werde mich an den Tisch setzen und wie immer sagen, Mahlzeit. Habe ich die Herren unterbrochen? Oh, durchaus nicht, liebe Miranda. Wir sprachen gerade von der Höllenfahrt des Don Juan. Haben Sie übrigens dieses Spektakel in Sevilla gesehen? Man gibt es jetzt dort auf dem Theater. Sevilla, ich komme ja nicht nach Sevilla. Ein Spektakel, sagen Sie? Burlador von Sevilla, so heißt es. Oder der steinerne Gast. Ich musste es mir neulich ansehen, weil es heißt, dass unser Prior Gabriel Telles es geschrieben hat. Wie ist es denn? Nicht ohne Witz. Don Juan fährt tatsächlich in die Hölle und das Publikum jubelt vor Gruseln. Sie sollten sich das einmal ansehen. Ja, ja, wie ich in die Hölle fahre. Was bleibt in dem Theater anderes übrig? Wahrheit lässt sich nicht zeigen, nur erfinden. Stellen Sie sich doch mal ein Publikum vor, das den wirklichen Don Juan sehen könnte, hier auf der herbstlichen Loggia in Ronda. No, die Damen würden sich auf dem Nachhausewege brüsten und sagen, seht ihr? Und die Ehemänner würden sich vor Schadenfreude die Hände reiben. Don Juan unter dem Pantoffel. Kommt doch das Ungewöhnliche gern an einen Punkt, wo es dem Gewöhnlichen verzweifelt ähnlich sieht. Und wo, so riefen meine Sekretäre, wo bleibt da die Strafe? Nicht aufzuzählen wären alle die Missverständnisse. Und ein junger Geck, der sich als Pessimist gefällt, der würde erklären, die Ehe, versteht ihr, ist die wahre Hölle. Und was der Plattitüden mehr sind. Grässlich, ein Publikum zu hören, das nur die Wirklichkeit sehen will. Ja, jetzt muss ich gehen. Leben Sie wohl, Herzogin von Ronda. Wollen Sie wirklich schon gehen? Ich muss. Leben Sie wohl, Burlador von Sevilla. Sagen Sie, wird das gedruckt? Ja, ich denke schon. Die Leute genießen es über alle Maßen, zuweilen einen Mann zu sehen, der auf der Bühne macht, was sie nur machen möchten. Und der es schließlich büßen muss. Für sie. Aber ich, Diego, ich komme nicht drin vor. Nein. Gott sei Dank. Ja, ich ja auch nicht. Gott sei Dank. Sonst hätten wir es ja verbieten müssen. Aber das Theater braucht Stücke. Übrigens zweifle ich auch, dass es ein wirklicher Tirso de Molina ist. Es ist zu fromm. Und sprachlich auch nicht auf der Höhe seiner anderen Stücke. Ja, wie dem auch sei. Gott segne eure Mahlzeit. Was ist denn mit diesem Buch geschehen? Wieso? Hast du es in die Ecke geworfen? Nein, was ist das denn eigentlich? Da fragst du, ob es gedruckt wird. Das ist es ja. El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra. Tja, dann hat er es uns geschenkt, nicht? Warum hast du es denn in die Ecke geworfen? Ja. Bitte. Oh, ist es schon Zeit zum Essen? Bist du zornig? Nein, so. Du tust mir wirklich Unrecht, Juan. Ja, ich weiß sicher. Ich musste mich einen Augenblick hinlegen. Mhm. Nimmst du Wein? Danke, nein. Warum nicht? Mir ist plötzlich wieder so schwindelig geworden. Ich glaube, wir bekommen ein Kind. Ein Kind? Wir sind so weit. Du musst jetzt nicht behaupten, dass es dich freut, Juan. Aber es wird mich sehr glücklich machen, wenn ich eines Tages sehe, dass es dich wirklich freut. Mahlzeit. Mahlzeit.